Vor 35 Jahren ereignete sich auf einer Wiese in der Nähe New Yorks ein Love, Peace and Happiness Festival, das zum Mythos wurde, zum Woodstock-Mythos. Doch schon vor 5 Jahren sind unseren Reportern Axel Naumer und Thomas C. Breuer CIA-Akten in die Hände gefallen, die den Mythos zum Mythos erklären. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht so an, dass sich da einer aufbläst, um für seine Memoiren zu werben. Aber Sie können mir glauben, Woodstock, das war nicht so, wie alle glauben. Das war ein groß angelegter Plan von CIA und Hollywood. Das klingt wie eine dieser linken Verschwörungstheorien, aber es war wirklich so. Und ich war an der Planung beteiligt. SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Eine Recherche von Axel Naumer und Thomas C. Breuer. Woodstock, August 1969, das Festival. 3 Tage Liebe, Frieden und Glück. Love, Peace and Happiness. Und Musik. The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Joan Baez, Joe Cocker, Santana. 60.000 Zuschauer werden erwartet, plötzlich sind es 500.000. Und ihre geballte Energie vertreibt sogar den Regen. Der Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Ungeplant, spontan, überraschend. So will es die Legende, der Woodstock-Mythos. Doch jetzt muss die Geschichte von Woodstock neu geschrieben werden. Bisher hielt die CIA die Akten unter Verschluss. Jetzt, 30 Jahre später, sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich. Und jetzt melden sich auch neue Zeitzeugen. Erstmals erfahren wir, was damals wirklich geschah beim Woodstock Festival. Give me an L! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? Woodstock! What's that spell? Woodstock! What's that spell? Woodstock! Verschwörungstheorien fallen in Amerika immer auf einen fruchtbaren Boden. Aber diesmal war die amerikanische Öffentlichkeit wirklich überrascht. Bis vor kurzem noch geheime Unterlagen belegen eindeutig, die Operation Woodstock begann schon Mitte der 60er Jahre. Geplant und durchgeführt von CIA, US-Armee und Warner Brothers. Einer der Zeitzeugen, die jetzt erstmals ihr Schweigen brechen, ist Jeff Cronenberg. Ich habe damals als Produktionsleiter für Catamount Pictures gearbeitet. Und ich erinnere mich noch genau, als Michael Bainbridge mich eines Tages ins Büro rief, wo er mit einigen finster dreinblickenden Personen saß, die mir allesamt unbekannt waren. Das muss 1968 gewesen sein, kurz nach Bobby Kennedys Ermordung. Der Parteitag in Chicago war gerade zu Ende. Es hatte Unruhen gegeben. Der Vietnamkrieg tobte, das Massaker von My Lai kam nicht aus den Schlagzeilen, in der Ehe von Sonny und Cher kriselte es kurz. Das Land war verunsichert, vor allem die Jugendlichen. Jeffrey, sagte Bainbridge zu mir, der Karren ist im Dreck. Und wenn wir nicht bald was unternehmen, reiten wir uns immer weiter rein in die Scheiße. Dann werden unsere Kinder Terroristen und unser Land trudelt in den Abgrund. Diese Herren hier, und er macht eine ausladende Geste, haben mich überzeugt, dass etwas unternommen werden muss. Wir werden einen Film machen über die amerikanische Jugend. Sie ist zwar kritisch und die Lage beschissen, aber die Botschaft muss lauten, hey Leute, mit ein bisschen Spaß und Liebe geht's doch auch. Und Amerika ist immer noch ein fantastisches Land, wo all das möglich ist. Ich sagte ihm, Sam Goldwyn habe einmal geäußert, wer Botschaften transportieren wolle, solle sich an die Western Union wenden. Da brachte mich der eine dieser Typen mit einem vernichtenden Blick zum Schweigen. Die Typen kamen übrigens von verschiedenen Stellen. Dem Innenministerium, der Agency und der Army. Bainbridge meinte, ich solle mir Material besorgen über das Festival in Monterey, das ein Jahr vorher in Kalifornien über die Bühne gegangen war. Das sei eine vorzügliche Fallstudie. Sowas in der Art hätten sie gerne. Ich hätte freie Hand, hieß es. The people came and listened. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Upon the crowd, their music being born of love. Children dance night and day. Religion was being born down in Monterey. Yeah, you do. Sie wollten mir tatsächlich freie Hand geben. Geld spiele keine Rolle. Ich könne auf jede nur erdenkliche Hilfe zählen. Okay, sagte ich, wenn Geld auch bei meinem Honorar keine Rolle spielt, dann mache ich's. Und so bin ich schließlich in Woodstock gelandet. Ein Stück Land in der Nähe der Metropole New York, wo es also keine Probleme gäbe mit den Statisten. Die würden wir einfach anheuern, indem wir Woodstock als das verkauften, als was es immer verkauft wurde. Ein Festival der Liebe, der Musik, bla bla bla bla bla. Wie das so ist im Leben, die meisten haben keine Ahnung. Ein anderer Zeuge, Edgar Marshall. Er war damals Projektleiter Jugend bei der CIA in Washington. Mitte, Ende der 60er Jahre waren Jugendliche echt ein Problem. Man wusste gar nicht, wo es hinsteuerte. In Washington fürchtete man Bürgerkrieg und Gleichstellung der Rassen. Und die Frauen wurden auch immer aufmüpfiger. Naja. Das mit den Rassenproblemen wollten wir nicht in Woodstock erledigen, außer Hendrix und Havens und diesem grässlichen Sly Stone spielten da ja kaum Farbige. Und Woodstock war ja auch nur ein Projekt unter vielen. Und Frauen hatten selbst bei den Linken noch nicht so viel Akzeptanz. Stokely Carmichael hat sogar mal gesagt, dass die einzige Position für Frauen in der Black Panther-Bewegung die flachliegende sei. Na, jedenfalls wollten wir an die weiße Mittelschicht ran. An die Kids, die noch auf irgendwelche Parolen ansprangen. Sie wissen, damals gab es die Yippies unter Jerry Rubin, die zu politischem Aktionismus neigten und mal ein Schwein als Präsidentschaftskandidaten aufstellten oder von der Galerie der New Yorker Börse Ein-Dollar-Noten runterregnen ließen und so unter Bankern ein mittleres Chaos anrichteten. Und es gab den radikalen SDS unter dem Kommando von Abby Hoffman. Die hatten den Parteitag von Chicago kräftig aufgemischt. The confrontation was not created by the police. The confrontation was created by the people who charged the police. Die ganze Situation war diffus. Da wuselten die Black Panther, dort irgendwelche Menschenrechtler und Bainbridge. Michael Bainbridge, der damals Chef von Catamount Pictures war, meinte, wir fangen mit den Hippies an, das ist unsere Klientel und wir machen einen Film mit viel Musik und dröhnen die Leute mit Drogen zu und versuchen, die Kinder in die entsprechenden Bahnen zu lenken. Und wenn wir Glück haben, absorbieren wir damit gleich einen Großteil des Gefahrenpotenzials. Wir holten uns Rückendeckung aus Washington. Zwei Tage später segneten wir die Geschichte ab. Was mich aber am meisten fasziniert hat bei diesem Projekt, war die Geheimhaltung. Es war nur ein ganz kleiner Kreis und absolut jeder hat dicht gehalten. SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. I got my first real six string, folded at the five and dime, played it till my fingers bled. It was the summer of 69. Me and some guys from school, we had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, that summer seemed to last forever. And if I had the choice, you know I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of 69. Alright. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in. Honey, that's when I met you. Standing on your mama's porch, you told me that you'd wait forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah. summer of 69. All right. Man, we were killing time. We were young and restless. We needed to unwind. I guess nothing could last forever. And now the times are changing. Look at everything that's come and gone. Sometimes when I play that old six string, think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me it would last forever. Oh, the way you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of 69. All right. Man, we were killing time. We were young and restless. We needed to unwind. I guess nothing could last forever. Back in the summer of 69. And I can still remember it. SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Am 16. September 1968 kam es zu einem ersten Planungstreffen im Hoboken Plaza, New Jersey. Jeff Cronenberg von Warner Brothers, Edgar Marshall von der CIA und, neu in dem Kreis, Koreakriegsveteran Gene Carabello. Ich weiß genau, was Sie denken. Was will der Mann nur eigentlich erzählen? Dass ganz Woodstock Betrug war? Kreative, unabhängige Künstler mit politischem Anliegen als Handlanger der amerikanischen Innenpolitik? Erfüllungsgehilfen von Nixon? Absurd? Dann darf ich Ihnen ein Beispiel aus der neueren Geschichte nennen. Erinnern Sie sich noch an die beiden Deutschlands? Das eine gehörte eine Weile uns. Das andere im Osten hatten sich die Kommis unter den Nagel gerissen. Die führten zwar ein eisernes Regime, aber hin und wieder regte sich Widerstand. Meistens waren es Liedermacher, Schriftsteller, Schauspieler, die sich aufführten. Nach der Wiedervereinigung stellte sich heraus, dass ein großer Teil dieser Szene von der Staatssicherheit unterwandert war. Die haben sich gesagt, lieber nehmen wir die Sache selber in die Hand, bevor sie außer Kontrolle gerät. Und genau so war es in Woodstock. Besser wir ziehen's durch, bevor jemand anders auf die Idee kommt und es für seine Zwecke missbraucht. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee der privaten Anreise hatte, obwohl die Verkehrsanbindung alles andere als optimal war. Einer aus dem Planungsstab hatte kurz vorher zufällig einen dieser modernen französischen Filme gesehen, von einem Spinner namens Godard oder Gotthard, der hieß Weekend. An den Titel erinnere ich mich noch, obwohl ich gar kein Französisch kann. Und da ging es eigentlich um nichts anderes. Menschen, die in einem Stau stecken. Das sah nicht übel aus, der Bursche überzeugte uns. Und ich glaube, Goldberg sagte, Leute, das machen wir auch. Wow, der Stau. Ich erinnere mich. In seinen besten Zeiten war der 20 Meilen lang. Schon ab Monroe war der Highway 17 dicht. Jesus, das war vielleicht was. Und generalstabsmäßig von uns geplant. Gut. Wir hatten sowieso keine bessere Idee, wie wir eine Viertelmillion Statisten dort hinaufschaffen sollten. Also haben wir ihnen gesagt, sie sollten in ihren eigenen Wagen fahren, wir würden ihnen dann ein paar Dollar Spritgeld drauflegen. Und für die Agency hatte das natürlich den Vorteil, dass sie uns die Kennzeichen notieren konnten, für alle Fälle. Natürlich hat der Stau die Logistik behindert, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass das der erste richtig große Stau der Neuzeit war. Ein unglaubliches Bild vom Hubschrauber aus. Diese ganzen zotteligen Menschen, die auf Betonpisten herumsprangen, Hippie-Mädels, die sich halbnackt auf den Motorhauben räkelten, als Werbung, unbezahlbar. Da stürzten sich natürlich die Medien drauf. Die ganze Geschichte war übrigens mitfinanziert vom Verkehrsministerium. Das war sozusagen ein gigantischer Teststau, die Mutter aller Staus. Man konnte ausgezeichnete Studien betreiben. Und wir dachten uns, wenn was schief läuft, haben wir einen prima Grund, unsere Truppen reinzuschicken. Hey, wake up! Das Woodstock-Festival. Seit 30 Jahren lebt die Legende. Seit kurzem wissen wir, es ist tatsächlich nur eine Legende. In Wahrheit war dieses Mammut-Event ein gigantisches Filmprojekt, organisiert von Hollywood, US-Armee und CIA. Das berichten auch neue Zeugen, wie der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edgar Marshall, der unter anderem für die Rekrutierung der fast 500.000 Komparsen zuständig war. Wir ließen sie Eintritt zahlen, wegen der Authentizität. Das machten die auch brav. Irgendwann, wir mussten ja nicht aufs Geld gucken, erklärten wir das Festival zu einem freien Konzert. Das brachte ein paar hübsche Bonuspunkte in der Presse. Für den ganzen Kleinscheiß hatten wir ein paar Trottel gefunden, die alles mitmachten, ohne zu schnallen, was da überhaupt ablief. Diesen Michael Lang, seinen Kumpel Artie Kornfeld und zwei Rechtsverdreher aus New York. Die kümmerten sich offiziell um die ganze Organisation. Und anschließend sorgten wir dafür, dass sie sich ordentlich verkrachten. Denn es ist einfacher, mit vier Einzelschicksalen zu tun zu haben, als mit einer Gruppe von Leuten. Als Besitzer des Geländes erfanden wir einen Farmer mit dem bizarren Namen Max Yasger und ließen ihn was vom Verständnis für die Jugend faseln. Das machte sich schon mal gut als Brückenschlag zur Zielgruppe. Der Mann wurde von denen geliebt. In Wirklichkeit gehörte das Areal der Army. Dort entsorgen wir normalerweise unsere chemische Munition. Und ich möchte nicht wissen, was da so alles unter der Erdoberfläche lagert. Zumal Tausende von Litern Urin, die da im Erdboden versickerten, bestimmt eine Menge von diesen Behältern angefressen haben. Das war überhaupt das Härteste bei diesem Job. Diese Geruchsmischung aus Fäkalien, Schweiß, Patchouli und Gras. Irgendeiner hat das mal Instant India genannt. Hätte man auf Flaschen ziehen sollen, aber egal. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Ja. Wie kann man denn ein Drehbuch schreiben für ein paar Exzentriker und eine halbe Million Komparsen, werden Sie sich fragen. Nun, es geht. Man muss die Leute nur agieren lassen in ihrem natürlichen Umfeld. Dann hat man wenig Aufwand. Aber die Leute an den Schlüsselpositionen müssen zuverlässig funktionieren. Gott sei Dank hatte das Innenministerium eine eigene Filmabteilung. Die hatten Personal, das spurt. Und die Statisten machten scharfsbrav alles mit, weil sie dachten, hier würde ein Film gedreht. Sie hatten ja keinen Schimmer, dass sie der Film waren. Wie wir die Eingeweihten dazu bewegt haben, dich zu halten? Nun, in Amerika hat man so seine Methoden. Bei manchen Musikern mussten wir etwas deutlicher werden. Die bekamen einfach ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Natürlich, die Musiker waren von allen Beteiligten am nächsten dran an der realen Entscheidungsebene, aber sie haben nie was mitgekriegt. Was kein Wunder war. Mit Groupies waren die im Allgemeinen leicht abzulenken, mit Drogen sowieso. Und außerdem waren sie völlig benebelt von ihrer eigenen Bedeutung. Gut, ein paar haben vielleicht spitz gekriegt, dass es vielleicht noch um was anderes ging. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wir hatten Probleme mit Zweien, die waren äußerst zickig. Äußerten üble Verdächtigungen, vor allem hinterher, als alles gelaufen war. Janis Joplin hat sich sogar aus dem Film wieder hinausgeklagt. Der andere Problemfall war Jimi Hendrix, und bei Canned Heat gab's zwei, aber Sie wissen ja, wie die Dinge sich entwickelt haben. Rein zufällig, wenn Sie verstehen. All diese Leute haben Woodstock nicht allzu lange überlebt. Zuerst Jim Morrison, dann die Joplin, dann Hendrix und dann Al Wilson und später dieser Fatso von Canned Heat. Moment, habe ich gesagt Morrison? Haben die Doors überhaupt bei Woodstock gespielt? Nein, Quatsch. Aber so gut wie. Die waren damals in einem Projekt des FBI engagiert. Irgendwas mit Exhibitionismus und Rock'n'Roll. Gut, es ist natürlich grundsätzlich bedauerlich, wenn Menschen bei solchen Geschichten zu Schaden kommen. Aber andererseits hat das der Sache doch zu dem gewünschten PR-Effekt verholfen. Das fällt sozusagen unter verkaufsfördernde Maßnahmen. Und es lief ja nur noch wirklich in aller Diskretion über die Bühne. Und viele von den anderen haben wir nach Cleveland in die Rock'n'Roll Hall of Fame verfrachtet. Das heißt, sie sind so gut wie tot. Die einzige Musikerin, die spitz gekriegt hat, was tatsächlich lief, war diese kanadische Intellektuelle, Joni Dingstar. Die haben wir gleich aus dem Verkehr gezogen. Wir haben ihr einen Job in der Dick Cavett Show besorgt, da war sie zufrieden. Und dieses Lied, das sie über das Festival geschrieben hat, ist voller versteckter Anspielungen. Wir haben sie gewähren lassen. Die Leute waren eh zu blöde, das zu merken. I came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, where are you going? And this he told me. I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join in. Woodstock hat die kanadische Liedermacherin Joni Mitchell sehr verschlüsselt auf den Einfluss Hollywoods auf das dreitägige Festival Bezug genommen. Ob ihr dabei aber die tatsächliche Tragweite des Unternehmens bekannt war, darf angezweifelt werden. Im Refrain heißt es: We are stardust, we are golden, and we got ourselves together back to the garden. Der Staub also, aus dem die Sterne gemacht sind, die Stars also. Die Farbe Golden spielt auf den Oscar an und Back to the Garden meint natürlich keinen gewöhnlichen Garten, sondern den Madison Square Garden, die Sehnsucht nach einer großen Karriere im Showgeschäft. Noch mehr Erfolg, noch mehr Ruhm, noch mehr Geld. We are stardust, we are Auch die scheinbar pazifistischen Elemente waren durchaus im Sinne des Hollywood-Washington-Konsortiums. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, turning into butterflies above our nation. Eigentlich eine dreiste Verharmlosung. Bomber, die sich in Butterfliegen verwandeln. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning into butterflies above our nation. Die Botschaft könnte also heißen: Bomber sind auch nur Wesen wie du und ich. Wenn man sie richtig behandelt, verwandeln sie sich in niedliche Insekten. Das war ein Beschwichtigungsmanöver. Hey Leute, alles nicht so schlimm. Etwas Ähnliches wurde in Deutschland in den 80er Jahren in der sogenannten Friedensbewegung aufgegriffen, als in der kleinen westfälischen Stadt Schwerte erstmals der Slogan auftauchte: Schwerter zu Flugscharen. Natürlich alles Humbug, als könne man Menschen zu Instrumenten des Friedens umarbeiten. Für Hollywood war die Sache mit dem Woodstock-Film ein Kraftakt. Denn die Kollegen von Columbia hatten fast zur gleichen Zeit die Mondlandung am Hals. 1969 ging es den USA eben verdammt dreckig. Vietnam, Rassenunruhen, Kalter Krieg und dieses Ding mit der Raumfahrt. Ein Wettlauf mit dem Iwan auf Leben und Tod. Nixon meinte, es müssten dringend ein paar positive Schlagzeilen her, um das amerikanische Volk zu beruhigen, zumindest abzulenken. Irgendein Schlaumeier von der NASA, sie können mich schlagen, aber ich weiß nicht mehr wer, schlug kackfrech eine Landung auf dem Mond vor. Nixon schäumte und verbiss sich vor Wut in seinem Briefbeschwerer. Zu teuer und sowieso alles Humbug, schrie er, nur um das Revier im All zu markieren. Mann, der NASA-Mann war aber abgebrüht. Er grinste Nixon breit an und sagte nur: Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Er schlug vor, die Mondlandung in Nevada zu simulieren und kam gleich mit ein paar Ideen rüber. Strengste Geheimhaltung, klar. Über Mittelsmänner sollten in Hollywood Requisiten aus Science-Fiction-Filmen aufgekauft werden. Seine Scouts hatten in der Nähe von Smoke Creek, Nevada, eine Landschaft ausfindig gemacht, die spacemäßig in Frage kam. Krater, Wüste, menschenleeres Land, nicht mal Telegrafenmasten, die ganze Gegend zu einem Enterprise von einer 500.000. Nixon willigte ein. Die Sache ging ihren Gang. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Dass Sie schon lange vermutet hätten, die Mondlandung sei nur gefaked worden. Aber kaum, dass die NASA alle Vorbereitungen getroffen hatte, kam die Hiobsbotschaft. Die ganze Gegend war hochgradig verseucht. Da waren in den 50ern veritable Atomversuche durchgezogen worden. Die Geigerzähler zerplatzten reihenweise. Das ganze Land strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Nicht zu Nixon. Aus lauter Wut zog er die Tapeten in Streifen von den Wänden. Aber dann hatte er eine geniale Idee. Der Mann hieß nicht umsonst Rikki-Tikki. Warum die Mondlandung nicht gleich auf dem Mond machen? Es wurde lange hin und her debattiert. Eine Mondlandung auf dem Mond, das habe es noch nie gegeben. Das sei eher ein Projekt für die entmannte Raumfahrt und was man da außerdem an Treibstoff verfliegen würde, wo doch kein Geld da wäre und überhaupt, der Mond sei doch wohl ziemlich weit weg, oder nicht? Da hätten Sie Nixon hören sollen. Das sei ein nationaler Notfall, polterte er. Überall in der Welt sei die Mondlandung bereits angekündigt. Die Russen würden sich totlachen. Nichts da. Und gerade eben sei es eh günstig. Da sei abnehmender Mond. Da müsse man nicht so lange nach einem Zielpunkt suchen. Und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Keine zwei Wochen später, am 20. Juli 1969, landete Apollo 11 fahrplanmäßig da oben und Louis Armstrong machte seine ersten Schritte. So und nicht anders war das damals. Und die Fachleute sind sich heute einig. Nirgendwo ließ sich eine Mondlandung besser fälschen als auf dem Mond selbst. Das hat man schon bei den darauffolgenden Unternehmen dieser Art gemerkt. Irgendwie fehlte denen was. Und warum? Weil sie samt und sonders in Utah heruntergedreht wurden. Was für ein langweiliger Staat. When I get the adventure of it. We'll be right back. SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Nicht nur die 500.000 Statisten und viele Größen der Rock- und Folkmusik wurden von Warner Brothers, CIA und der US-Armee rekrutiert. Die Drahtzieher im Hintergrund sorgten auch für die in Woodstock reichlich konsumierten Drogen. Wir wollten einfach sicher gehen, dass uns die Sache nicht über den Kopf wächst. Mit Drogen konnten wir den Deckel halbwegs zuhalten, aber dann hatte Brain Bitch, wie wir ihn manchmal nannten, diese Idee, ein paar schwedische Darsteller anzuheuern. Er hatte da wohl mal ein paar Filme gesehen in Skandinavien und die Leute dort waren wohl von einer gewissen Freizügigkeit. Er dachte sich, das war ja nun nicht ganz blöde. Wenn diese Skandinavier da ein bisschen in der Landschaft herummachten, dann würden ihnen andere folgen. Und wenn es gelänge, die Bedürfnisse in die Bereiche Drogen und Sex zu kanalisieren, dann bekäme das Ganze die richtige, Verzeihung, ich glaube, der sagte tatsächlich, Stoßrichtung. Und die Musiker wurden auch entsprechend instruiert, dauernd von Liebe und Glück zu reden. Womöglich glaubten sie es selber. Es waren ja eigentlich alles kreuzbrave Leute, die wir mit dem entsprechenden Fummel ausgestattet hatten. Zum Teil für teuer Geld aus dem Fundus dieses Musicals. Hair gemietet. Und Bainbridge, der Regisseur, hat das richtige Händchen bewiesen. Die Leute sind absolut drauf abgefahren. Die Sache war aber witzig. Wir hatten also einen Haufen Hippies, die glaubten, sie seien auf einem Festival und daher in aller Unbefangenheit agierten, die tatsächlich aber Statisten in einem Film waren. Ein Job, für den sie auch noch Eintritt bezahlt hatten. Liebe, das war den Typen von der Army die wichtigste Botschaft. Dass man andere verstehen sollte und sich notfalls alle Probleme aus dem Leib vögeln konnte. Die hatten echt ihren, Spaß dran. It was very exciting. Natürlich hat es Drogen gegeben in Woodstock. Aber insgesamt gab es nur 100 Verhaftungen. Das waren alles Leute, die außerhalb des Festivalgeländes hochgenommen wurden. Viele von diesen Klugscheißern da draußen haben immer wieder gesagt, die Polizei habe drinnen nicht eingegriffen, weil sie befürchtete, die Situation könnte dann eskalieren. So wie sie in Berkeley gelegentlich aus dem Ruder gelaufen war. Irgendein Zeitungsfritze hat sogar behauptet, die Behörden hätten das revolutionäre Potenzial der Jugendlichen nicht einschätzen können. Revolutionär! Bullshit. Darum ging's doch gerade. Die Presse ist auf die ganze Geschichte komplett reingefallen. Die hat gar nichts geschnallt. Mit den Drogen haben wir die Kompasserie ruhig gestellt. War nebenbei auch ein genialer juristischer Kniff. So waren das nämlich Requisiten. Und die Polizei hat deshalb nicht eingegriffen, weil die Drogen ja aus ihren Beständen kamen. Die haben nicht nur ihre Vorräte aus den Asservatenkammern abtragen können, sondern auch noch ihr Budget aufgebessert. Sowas wie Recycling gab es zwar damals noch nicht, aber das hier war sowas wie die Urform. Und wir von der Army haben auch ein bisschen was beigesteuert und so erste Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg verwerten können. Später haben wir das bei den Schwarzen verfeinert, mit Crack und so weiter. Aber die Geschichten muss ich hier nur nicht auch noch ausbreiten. Nur 400 Besucher sind nach LSD-Trips ausgeflippt. Mann, 400 von 400.000. Das müssen Sie mal in Prozent umrechnen. Das sind dann ziemlich wenige. Das lag nur daran, dass das Zeug ziemlich sauber war, streng nach dem Reinheitsgebot. Ein Heer von Chemikern haben wir aufgeboten. Und für den Fall, dass die Drogen zu schwach waren, haben wir den Räucherstäbchen noch was drunter gemischt, zur Sicherheit. Und auch manchen Henna-Packungen, wenn ich mich nicht irre. Da sind womöglich heute noch welche im Umlauf. And you can feel and touch it. Folks think I'm spinning yarn. How it got there, I ain't sure how. Excuse me while I kiss this cow. Whoa, help me. Oh, help me over here. There you go. Purple hay. Yes, indeed-o. Purple hay. Well, I got purple hay all in feet. Don't make no kind of decent meal. I'll jump on the John Deere and combine it all. Is that tomorrow or just the end of fall? Well, help me all. There you go. Purple hay. You know. Purple hay. Oh, Jim Bob play. Cow put a spell on me. Oh, please help me. Get over here and help me now. There you go. Purple hay. All around. Purple hay. Yes, indeed now. Purple hay. Oh, baby, baby. Purple hay. Not necessarily stone, but beautiful. Das mit der Verpflegung war natürlich nicht unproblematisch. Wie kriegst du so einen Haufen Leute satt? Das war der Schwachpunkt. Hätte leicht ins Auge gehen können. Aus Langzeitstudien aus Bolivien wussten wir allerdings, dass Drogen Hungergefühle vertreiben. Auch nicht zuletzt deshalb haben wir Drogen in der Kompasserie verteilen lassen. Dann war da jede Menge Kornbollen im Umlauf, so ein Gesundheitszeug, mit dem ich nicht mal meine Fenster abdichten würde. Das mochten die Kinder aber nicht so. Also haben wir die Bevölkerung der umliegenden Keffer, Bethel, White Lake, Foster Dale zum Hamburgerbraten zwangsrekrutiert. Sie haben dann Gelder aus der Handkasse erhalten, das ging schon in Ordnung. Ich meine, ohne die Drogen hätten wir das nicht hingekriegt. Wir hatten ja schließlich keinen Jesus in unseren Reihen, der mit 3 Fischen und 5 Broten ein ganzes Footballstadion durchfüttert. Aber es war für uns der optimale Test für Massenabfütterung. Wir hatten gerade neue Gerätschaften angeschafft für den Katastrophenfall und endlich die Möglichkeit, das Zeugs auszuprobieren, ohne eigens dafür eine Katastrophe zu schaffen. Das war sozusagen die Originalversion von Essen auf Rädern. Mann, die ganzen Friedensspinner und Pazifisten wurden die ganze Zeit von der Army bei Kräften gehalten. Das größte Catering der Neuzeit, ist das nicht Wahnsinn? Die Geschichte mit dem Regen war ganz witzig. Es war ja mitten im August in Upstate New York. Nun, was will man da erwarten? Da gibt es schon mal einen hübschen Sommersturm, aber man kann sich eben nicht sicher sein. Und da sorgen wir beim Film natürlich vor. Wir haben das gigantischste Sprinklersystem installiert, das die Filmgeschichte je gesehen hat. Bei Singing in the Rain konnte man ja auch schlecht warten, bis der Himmel mal die Schleusen öffnete. Unten skandierten die Leute auf Geheiß dieses betrunkenen Engländers, komme jetzt nicht auf seinen Namen, mit so scheußlichen Koteletten. Jedenfalls hatte er von uns die entsprechenden Instruktionen bekommen. Er zettelte diesen Sprechchor an. No rain, no rain. Und irgendeiner schraubt an diesem riesigen Rad herum, um dieser verdammten Anlage den Hahn zuzudrehen. Er sah so aus, als stünde er auf der Kommandobrücke der Titanic. Aber das Mistding klemmte und wir zerrten und rüttelten dran rum, weil es schon dunkel wurde. Wir brauchten ja die Aufnahme, weil mit dem Ende des Regens ja irgendwas verdeutlicht werden sollte. Das war so ein Symbol für... Na, es zeigte, dass die Jugendlichen... Sie wissen schon. Ich hab's vergessen, tut mir leid, ist auch egal. Wir waren jedenfalls so vertieft in den Kampf mit der Sprinkleranlage, dass wir gar nicht mitbekamen, wie es draußen wirklich zu regnen anfing. Mann, wir kamen uns wirklich verarscht vor, wie auf einmal Bainbridge reinkam ins Maschinenzelt und schrie, was zum Teufel glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? SWR 2 vor Mitternacht. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Nein, ich würde nicht sagen, dass das Ganze ein Komplott war. Wie gesagt, Woodstock war nicht das einzige Projekt in jener Zeit. Hollywood hat ja gleichzeitig dieses andere Mammutprojekt durchgezogen. Woodstock war eine Operation, generalstabsmäßig durchgezogen, eine konzertierte Aktion von Hollywood und Washington. Ich würde es auch keinen Betrug nennen, denn schließlich diente die Nummer einem guten Zweck. Und die Geschichte hat uns recht gegeben. Dank Woodstock kam es nicht zur Jugendrevolte. Unnötiges Blutvergießen wurde vermieden. Den Woodstock-Mythos haben wir künstlich hergestellt. Man könnte also getrost vom Woodstock-Mythos-Mythos sprechen. Und insgesamt war das ein Kraftakt, der einzigartig war. Weshalb die Beteiligten, sofern sie noch leben, kein schlechtes Gewissen haben oder sich missbraucht fühlen müssen. Darum ging es gar nicht. Wenn wir es unter wissenschaftlichen Kriterien betrachten würden, könnte man von einer Versuchsanordnung sprechen. Viele Institutionen haben wertvolle Erkenntnisse aus Woodstock gezogen und die Jugendlichen haben Spaß gehabt, auch die Mitwirkenden. Da kriegen sie heute noch dieselben Antworten wie vor 15 oder 20 Jahren. In den 60er Jahren war das sicher der beste Weg, die Jugendbewegung in den Griff zu bekommen. Und deswegen fehlt diesen ganzen Woodstock-Revivals auch der richtige Drive. Und den, das können Sie mir glauben, kriegt man nur hin mit der richtigen Logistik im Rücken. Chris, how much a movie is going to make? How so elementare Dinge wie Regie, Timing, Choreografie muss man im Blut haben. Die haben Hollywood groß gemacht. Die Nachäffer von Woodstock haben immer gedacht, es genüge, ein paar Musiker auf die Bühne zu stellen. Der Rest ginge von allein. Ich bitte Sie, die wenigsten der Woodstock-Besucher haben doch tatsächlich was von der Musik mitgekriegt. Dafür war das Gelände zu unwegsam und die Anlage zu mickrig. Das Erstaunlichste ist, die wenigsten haben sich daran gestört. Die Statistik spricht von etwa 4.000 Besuchern, die sich ihr Eintrittsgeld erstatten ließen. 4.000 von 400.000. Wie viel Prozent das sind, können Sie sich gerne selbst ausrechnen. Woodstock hat uns vor allem eine wertvolle Erkenntnis geliefert. Sonderlich politisch interessiert waren die Jugendlichen eigentlich nicht. Aber auch der Faktor Spaß konnte ein Sicherheitsrisiko bedeuten, weshalb die nachrichtendienstliche Arbeit nach dem Festival intensiviert werden musste. Nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte mit der Schauspielerin Sharon Tate. Eine Woche vor Woodstock war sie mit 5 weiteren Menschen bestialisch ermordet worden. Als geistiger Täter wurde ein gewisser Charles Manson ausgemacht, der irgendeinem obskuren Satanskult anhing. Wir legten kurzerhand Spuren von seiner Farm zur kalifornischen Rockszene und verpassten zumindest den Beach Boys eine unangenehme Duftspur. Unser Meisterwerk war das Festival von Altamont im Dezember 69. Es hatten sich ein paar Spinner als Westküstenalternative zu Woodstock gedacht. Das haben wir ihnen dann aber gründlich vermasselt. Wir haben denen die Hells Angels auf den Hals geschickt. Okay, ein Mädel hat deren Sonderbehandlung nicht überlebt, aber es war schließlich für einen guten Zweck. Nicht nur, weil wir damit die ganze Szene in Verruf gebracht haben, die Destabilisierung der Jugendbewegung war von da an ein Selbstläufer. Selbst die vier Toten von Kent rissen es nicht mehr raus für die Politfreaks. Die Sache war vom Haken. Vielleicht sind jetzt manche von Ihnen desillusioniert, weil Woodstock ein abgekartetes Spiel gewesen ist. Aber letztlich hatten doch alle was davon. Da gibt es Parallelen zur Raumfahrt. Beide Projekte warfen nebenher eine Menge nützlicher Dinge ab. Woodstock zum Beispiel, das Frisbee. Das waren gewölbte Scheiben aus Plastik, in denen man Essen auch über größere Distanzen servieren konnte. Woodstock hat eine Menge Weichen gestellt für die letzten 3 Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Das Paarungsverhalten der Woodstock-Generation war wegweisend bis zur Erfindung von AIDS. Aus den Love-Ins und Kiss-Ins sind später die Holiday-Ins entstanden. Der Regen erschuf die Vorläufer der Wet-T-Shirt-Contests und des Schlammcatchens. Natürlich haben auch ein paar der Musiker profitiert. Die meisten von ihnen waren vor Woodstock echte Nullen gewesen. Mäßig begabte Losertypen, die froh waren, dass ihnen überhaupt wer einen Job angeboten hat. So gesehen hat sich die Sache für alle gelohnt. Woodstock, das war, wenn man so will, das erste richtige Joint Venture. Da haben Unterhaltungsindustrie und Politik zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und es war ein Riesenerfolg. Or as they like to say in the 90s, two commas. Der Woodstock-Mythos-Mythos aus den Geheimakten der CIA. Eine Recherche von Axel Naumer und Thomas C. Breuer. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahre 1999. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Es sprachen Andrea Hörnke-Tries, Achim Hall, Klaus Barner, Klaus Hämmerle und Axel Naumer. Redaktion Herbert Antl. Gleich um 24 Uhr die Nachrichten und dann beginnt um 0:05 Uhr das ARD-Nachtkonzert.